Als ich vor 2 Wochen mit dieser YouTube-Geschichte angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich den absoluten Bodensatz an Dummheit so schnell erreiche. Aber hier bin ich nun und musste folgenden Kommentar lesen. Frauen und Männer können sich sexistisch verhalten. Jedoch funktioniert Sexismus, ähnlich wie Rassismus, nur in eine Richtung und unterdrückt die sozial schwächere Gruppe. Diese sind übrigens Frauen. Der erste Halbsatz ist korrekt. Aber dann begeben wir uns direkt in ein verwirrendes Zauberland, in dem nichts Sinn ergeben muss. Ich blende hier mal eben ein paar Kommentare ein, die nach dieser Logik keinen Sexismus enthalten, weil sie sich gegen Männer richten. Wir sollten den Samen aller Männer sammeln und sie dann alle umbringen. Wir können menschliches Leben erhalten, indem wir den Samen von neugeborenen Männern ernten und sie danach töten. So, dass Mädchen nicht auf falsche Ideen kommen. Die verfickten Männer sind eh alle Schweine. Ach ja, und das beinhaltet deiner Meinung nach wohl auch keinen Rassismus. Oder liegst du vielleicht falsch? Mal sehen. Rassismus. Die Ansicht, dass Menschen einer bestimmten Rasse weniger wert sind als andere und dass ihre politische und soziale Unterdrückung deshalb gerechtfertigt ist. Sexismus. Bezeichnung für alle Formen der Unterdrückung und der Benachteiligung aufgrund der Geschlechterzugehörigkeit. Du solltest dir mal die Definition von den Wörtern angucken, die du verwendest, und merken, dass dein Argument schon ziemlich scheiße sein muss, wenn du die Bedeutung des wichtigsten Kernbegriffs so weit zurecht biegen und kloppen musst, dass selbst deine eigene Mutter ihn nicht wiedererkennen würde. Aber vielleicht lieferst du ja wenigstens eine gute Begründung dafür, warum Frauen die schwächere Gruppe sind, da Männer gesellschaftliche Privilegien besitzen. Ach so, zum Beispiel, dass sie 95% der Gefängnisinsassen, 75% der Obdachlosen und 73% der Selbstmorde ausmachen. Und du teilst dir die gesamte Bevölkerung tatsächlich in gerade mal 2 Gruppen. Frauen und Männer, angeblich Unterdrückte und angeblich Privilegierte. Wenn wir deine Logik anwenden, kann der vom Hals abwärts querschnittsgelähmte Peter, dessen Vater und Mutter alkoholkrank sind und Hartz-IV empfangen, eindeutig zu der privilegierten Gruppe gezählt werden, da er männlich ist. Außerdem kann Peter nach deiner Definition nicht zum Opfer von Sexismus seitens Anita werden, die eine Millionärstochter ist und in der Firma ihrer Mutter eine Abteilung leitet, die sich ausschließlich mit dem Design von Mantis T-Shirts beschäftigt. Anita geht täglich zum Psychologen, weil es ihr zu schaffen macht, dass sie zur sozial schwächeren Gruppe gehört. Vielleicht denkst du jetzt, dass das eine total lächerliche Übertreibung ist. Aber nein, das ist einfach dein eigenes Argument konsequent weitergeführt. Männer erleben ebenso Diskriminierung, die in vielen Fällen jedoch auf dem Patriarchat basiert. Jedoch keinen Sexismus, da diese Diskriminierung weder durch ein soziales noch politisches System gestärkt wird, noch historischer Natur ist. Etwas wie Reverse Sexism existiert nicht. Alles, was du von dir gegeben hast, habe ich schon so oft gehört, dass ich glaube und hoffe, du hast es einfach abgeschrieben, ohne nachzudenken. Privileg, unterdrückt, sozial schwache Gruppe, Patriarchat. Einfach ein paar Schlagworte zusammengewürfelt und fertig ist das Pseudo-Argument. Ich bin mir relativ sicher, dass du kurz davor warst, noch folgende Begriffe in deinen Beitrag zu packen. Cisgender, Internalized Misogyny, Rape Culture, Wage Gap, Hate Speech, Alltagssexismus, Safe Space, Microaggression. Es ist schon fast erschreckend, wie du hier Aussagen als gegeben hinstellst, für die es überhaupt keine Beweise gibt. Beantworte mir oder dir mal bitte folgende Fragen. Was für gesellschaftliche Privilegien genießen Männer? Wo wird die Unterdrückung von Frauen in unserem politischen System gestärkt? Wenn eine Frau eine Firma besitzt und nur Frauen einstellt, weil sie Männer hasst, mit welchem Wort würdest du ihr Verhalten beschreiben? Wenn eine Gruppe von schwarzen Menschen durch die Straße zieht und Fußgänger verprügelt, weil diese weiß sind, mit welchem Wort würdest du das Verhalten der Gruppe beschreiben? Wenn man für Gleichberechtigung ist, warum sollte man dann, je nach Geschlecht oder Rasse, unterschiedliche Begriffe für ein identisches Verhalten verwenden? Wahrscheinlich würde man schon ein gutes Stück vorankommen, wenn man versucht, Probleme differenziert zu betrachten, statt die Welt in 2 Gruppen zu spalten und in allen Dingen eine geschlechterspezifische Angelegenheit zu sehen, wenn andere Faktoren eine wesentlich größere Rolle spielen. Bleibt logisch.